Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, heute gibt es mal keinen Podcast von mir, sondern von meinem Sohn. Der musste nämlich für die Schule einen Vortrag über Ameisen halten. Und ja, sein Interesse für die Ameisen kam eigentlich daher, dass er letztes Jahr im Dezember eine eigene Ameisenfarm bekommen hat. Und von da an hat der Ameisen sein großes Interesse gewidmet und hat natürlich auch schon als Haustier in der Schule darüber einen Vortrag gehalten. Und jetzt hält er nochmal einen Vortrag in der Schule über Ameisen. Und ja, das muss natürlich geübt werden und auch vorbereitet werden. Und von daher dürft ihr gerne mal reinhören. Und wer weiß, vielleicht erfahrt ihr auch noch was über Ameisen, was ihr gar nicht wusstet. Los geht's! Die Ameise. Aufbau der Ameise. Ameisen gehören zu den Insekten. Ihr Körper ist in Kopf, Brust und Hinterleib unterteilt. Sie haben einen harten Panzer, der sie schützt, und 6 Beine, einmal Vorder-, Mittel- und Hinterbeine. Am Kopf befinden sich die Augen, die Fühler und die Mundwerkzeuge. Am Brustkörper sind ja die Vorder-, Mittel- und Hinterbeine. Das Stießchen verbindet den Brustkörper mit dem Hinterleib. Manche Ameisen haben am Hinterleib einen Stachel, groß oder klein. Ameisen leben in einem gut funktionierenden Staat zusammen und sind bestens organisiert. Der Ameisenstaat besteht aus einer oder mehreren Königinnen, sehr viele Arbeiterinnen und im Frühjahr auch männlichen Ameisen. Die Königin legt die Eier, die Arbeiterinnen haben unterschiedliche Aufgaben und die männlichen Ameisen befruchten die Königin. Ameisen sind Allesfresser. Sie fressen Tiere wie Spinnen, Würmer, Raupen und Schnecken, aber auch Früchte wie Pilze, Wurzeln und Samen. Besonders mögen sie den süßen Saft von Blattläusen und andere Dinge aus Zucker. Ameisen leben in einem Nest. Es gibt Hügelnester wie ihr, aber es gibt auch unterirdische Nester. Alle Nester bestehen aus vielen Gängen und Kammern. Einmal der Nesteingang, die Königinnenkammer, die Vorratskammer, die Larvenkammer, auch genannt Brutkammer. Friedhof, dann die Puppenkammer, da sind die Puppen, Eierkammer und der Baumstumpf. Im Frühling begeben sich die Königin und die männlichen Ameisen auf den Hochzeitsflug. Nach der Paarung sterben die Männchen. Die Königin legt Eier und gründet einen neuen Staat. Aus den Eiern entwickeln sich Larven, die sich später verpuppen. Aus denen entwickeln sich kleine Ameisen wie die Arbeiterinnen weiblich, die Männchen und die Königin. Ameisen haben viele Feinde. Der größte Feind ist der Mensch, der den Lebensraum der Ameisen oft zerstört. Der Ameisenlöwe, ein Insekt, und der Ameisenbär, ein Säugetier, aber auch viele andere Tiere. wie zum Beispiel Vögel oder Frösche, sind Feinde der Ameisen. Ameisen sind nützliche Tiere. Im Wald nennt man sie auch die Waldpolizei, weil sie viel Baumschädlinge fressen. Sie verbreiten Pflanzensamen, lockern den Boden und beseitigen Laub und tote Tiere. Ameisen verständigen sich über einen Duft mit ihren Fühlern. Alle Ameisen, eine Staate, haben den gleichen Duft. Die Königin hat die Aufgabe, so viele Eier wie möglich zu legen. Nur die junge Königin hat Flügel. Diese benötigt sie für den Hochzeitsflug. Sie wird bis zu 20 Jahre alt. Die Drohnen sind die männlichen Ameisen, haben nur eine Aufgabe, die junge Königin zu befruchten. Drohnen haben Flügel und fliegen an einem warmen Frühlingstag aus dem Nest und suchen eine Königin. Eine Arbeiterin wird bis zu 6 Jahre alt. Ihre Aufgabe sind Brutpflege und Reinigung des Nestes, die Fütterung der Königin und Larven, Bauarbeiterin, Insektenjägerin oder Wächterin. Vielen Dank, mein kleiner Mann, das hast du wirklich super gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch noch was über Ameisen erfahren oder lernen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.